Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Drei Frauen, drei Generationen einer Familie in China. Der Roman Wilde Schwäne, ein internationaler Erfolg, erzählt die wechselvolle Geschichte des Riesenreichs. Vom Kaiserreich bis zur Kommunistischen Republik. Mit 15 Jahren wurde meine Großmutter die Konkubine eines Provinzgenerals, der zugleich Polizeichef der schwachen chinesischen Zentralregierung war. Man schrieb das Jahr 1924. In ganz China regierte das Chaos. Seit die Kommunisten in der Stadt waren, hatte meine Mutter nur den einen brennenden Wunsch, für die Regierung zu arbeiten. Sie fühlte sich der kommunistischen Sache zutiefst verbunden. Ich hatte keine andere Wahl, als Arbeiterin zu werden. Die meisten Universitäten waren noch nicht wieder eröffnet worden. Andere Berufswege gab es für mich nicht. In der Fabrik dauert der Arbeitstag 8 Stunden. In der Landwirtschaft hingegen vom Morgengrauen zur Abenddämmerung. Drei Frauen, drei spannende Schicksale. Die Chinesin Yung Chang hat das Leben ihrer Familie aufgeschrieben. Ihr überaus erfolgreicher Roman »Wilde Schwäne« ist 1991 in London erschienen, ihrer zweiten Heimat. Sie schildert darin aber nicht nur das Leben ihrer Großmutter, ihrer Mutter und ihr eigenes Leben im China der Jahre 1909 bis 1978, sondern auch die Geschichte dieses Riesenreichs im radikalen Wandel, vom Kaiserreich zur Kommunistischen Republik. Mittendrin starke Frauen, die ums Überleben kämpfen. Der Roman ist in China bis heute verboten. Wilde Schwäne beginnt im Jahr 1909 im Norden Chinas, in der Mandschurei, mit ihren windgepeitschten Ebenen. Die Winter sind bitterkalt, die Sommer brütend heiß. In der Provinzstadt Yixian wird Großmutter Yu Fang geboren. Es ist eine Zeit des Umbruchs. Die Mandschu-Dynastie, die China über 260 Jahre regiert hat, ist 1912 am Ende. Der erst 6-jährige Kaiser Pu Yi dankt ab. Eva Korell, Sinologin und langjährige China-Korrespondentin der ARD. Der Kaiser stellte sich schwach dar, war nicht mehr fähig, auch das Reich auch gegen äußere Feinde zu verteidigen. Es gab einen sehr großen Reformdruck von innen. Es war eine sehr chaotische Zeit. Es war eine Zeit, die von vielen widerstreitenden Machtzentren auch geprägt war. China zerfiel. Es waren also Warlords damals in den Provinzen, in verschiedenen Gegenden, die sich gegenseitig bekämpften. Es gab keine Stabilität, es gab keine Sicherheit. Meine Großmutter war eine Schönheit. Sie hatte ein ovales Gesicht mit blassrosa Wangen und einer wunderbaren Haut. Ihr langes, glänzendes Haar war zu einem dicken Zopf geflochten, der ihr bis zur Hüfte reichte. Doch den besonderen Reiz machten ihre gebundenen Füße aus. Die beiden kleinen goldenen Lilien, wie es im Chinesischen heißt. Aus normalen Füßen kleine goldene Lilien zu machen, ist ein brutales Verfahren. Das Mädchen ist 3 Jahre alt, als ihm die Mutter ein 6 Meter langes Stoffband so um die Füße wickelt, dass die Zehen zum Ballen zeigen. Dann nimmt sie einen großen Stein und zerschmettert den Fußrücken. Tag und Nacht müssen die Füße gebunden bleiben, damit sie nie mehr wieder zusammenwachsen. Die Großmutter leidet furchtbare Schmerzen. Sie ist eine der letzten, die dieses Ritual erdulden muss. Als Yu Fang 15 ist, verkauft ihr Vater sie an den Provinzgeneral Hue. Sie wird seine Konkubine. Es ist unmöglich, dass sie sich dem Wunsch des Vaters entzieht. Das würde als respektlos gelten. Damals galten Mädchen eigentlich gar nichts. Also Frauen waren im öffentlichen Leben irgendwie gar nicht vorgesehen. Sie waren nach der konfuzianischen Lehre nur dazu da, erst dem Vater, dann dem Ehemann und dann dem Sohn zu gehorchen, wenn sie verwitwet waren. Der General verliert bald an Macht, denn die Zeit der Provinzfürsten geht zu Ende. 1921 entstehen 2 Parteien, die China in den nächsten Jahrzehnten entscheidend prägen sollten. Die Kommunistische Partei Chinas und die Nationalpartei Kuomintang, die der christliche Arzt Sun Yat-sen neu gründet. Suns Erbe wird 4 Jahre später Chiang Kai-shek werden. Mit sowjetrussischer Unterstützung gehen beide zunächst ein Zweckbündnis gegen die regionalen Warlords ein. 1927 einigt die Kuomintang unter Führung Chiang Kai-sheks große Teile des Landes. Er bricht mit den Kommunisten, verfolgt sie brutal. Die Kuomintang war ja im Grunde ein Überbleibsel schon auch der alten Zeit. Eine Armee, eine Elite. Es ging ihr nicht um das Volk, um das Chinesische. Es ging ihr um China, um das Land, natürlich auch um die Herrschaft. Die Kuomintang bekommen es mit einem weiteren Gegner zu tun. 1931 besetzen japanische Truppen die Mandschurei. In diesem Chaos bringt Yu Fang ihre Tochter De Hung, auf Deutsch Wilder Schwan, auf die Welt, die Mutter der Autorin. Als das Mädchen 4 Jahre alt ist, ruft der im Sterben liegende General Tochter und Konkubine zu sich in das Haus seiner Ehefrau Nummer 1. Yu Fang fügt sich und hat Angst, dass man ihr das Liebste wegnimmt, ihre Tochter. Sie hatte keinerlei Rechte. Wenn der General starb, hing ihr Leben von der Gunst seiner Ehefrau ab. Die Ehefrau konnte mit ihr machen, was sie wollte. Sie konnte meine Großmutter an einen reichen Mann verkaufen oder an ein Bordell, was häufig vorkam. Dann würde meine Großmutter ihre Tochter nie mehr zu Gesicht bekommen. Der einzige Ausweg ist die Flucht. Sie gelingt. Wieder zurück in Yixian erhalten Mutter und Tochter nicht lang darauf eine gute Nachricht. Der General hat seiner Konkubine kurz vor seinem Tod die Freiheit geschenkt. 1935 heiratet die Großmutter den reichen Arzt Dr. Hia. Yu Fang ist 26, der Arzt bereits 65 Jahre alt. Aber sie liebt ihn. Der Witwer hat 4 erwachsene Kinder, die gegen die Heirat sind. Sie fürchten um ihr Erbe, machen der neuen Frau und ihrer Tochter das Leben schwer, beschimpfen sie und ihren Vater. Wie kannst du bei einer Konkubine von Charakter sprechen? Keine Frau aus einer guten Familie hätte sich zur Konkubine machen lassen. Voller Wut wegen dieser Beschimpfung prügelt der Vater auf seinen ältesten Sohn ein. Dieser erträgt die öffentliche Demütigung nicht, zieht eine Pistole und erschießt sich vor den Augen des Vaters und der Familie. Dr. Hia wird darunter lebenslang leiden. Er zieht drastische Konsequenzen, teilt sein Vermögen unter den Kindern auf und geht mit seiner neuen Frau in die Nachbarstadt Hsinchu. Als armer Mann muss Dr. Hia wieder als Arzt praktizieren. In der Stadt mit rund 100.000 Einwohnern lebt die Familie zunächst in einer Lehmhütte. Meine Großmutter hatte noch nie unter so ärmlichen Verhältnissen leben müssen. Und dennoch war dies die glücklichste Zeit ihres Lebens. Dr. Hia liebte sie und sie hatte ihre Tochter bei sich. Die kleine Lehmhütte war oft von Lachen erfüllt. Das japanische Zwangsregime dauert bis 1945. Millionen Chinesen werden in dieser Zeit obdachlos. Zehntausende sterben. An Unterernährung, an Erschöpfung. Sie schuften als Zwangsarbeiter in den Minen, um die reichen Bodenschätze der Mandschurei zu heben. Nach der Kapitulation der Japaner wird Hsinchu nacheinander von Russen, Kommunisten und Kämpfern der Kuomintang besetzt. Die Zeiten hatten sich seit der Jugend meiner Großmutter geändert. Junge Frauen wurden nicht mehr in den 4 Wänden ihres Elternhauses eingeschlossen. Sie konnten wie die Jungen in den Genuss einer höheren Bildung kommen. Auch Wilder Schwan kommt auf eine höhere Schule. Mit 15 Jahren entscheidet sie sich, Lehrerin zu werden und besucht das Lehrerseminar. Angewidert von der Korruption der Kuomintang entwickelt das junge Mädchen große Sympathien für die Kommunisten. Mit 16 wird sie Studentenführerin und schließt sich dem kommunistischen Untergrund an. Die Kommunisten gewannen auch dadurch die Sympathien der Bürger von Hsinchu, dass sie sich sehr diszipliniert verhielten. Sie kamen ja von unten, sie haben sich als wahre Volksarmee auch dargestellt. Sie sind ja da wirklich durch das halbe Land gezogen und das war ja nur möglich durch auch Unterstützung aus der Bevölkerung. Und sie kamen eben als Befreier, nicht als Besatzer. Und das hat letztlich, so sagen es auch die Historiker, sicher zum Erfolg beigetragen. 1949 fliehen Chiang Kai-shek und seine Anhänger nach Taiwan. Ein Jahr zuvor hat sich De Hung verliebt in den Genossen Wang. Das war der Deckname des Mannes, der mein Vater werden sollte. Genosse Wang ist 27 Jahre alt, bereits seit 1938 Parteimitglied und gehört der Stadtregierung von Hsinchu an. Sie erzählten sich rückhaltlos alles und legten ehrlich und umfassend über ihr vergangenes Leben Rechenschaft ab. Daraufhin sagte mein Vater, er werde an das Parteikomitee von Hsinchu schreiben und um die Erlaubnis bitten, mit meiner Mutter ernsthaft über Liebe zu sprechen. Das war der übliche Weg. Von da an bestimmt die Partei über ihr Leben. 1949 heiraten sie und ziehen in Wangs Heimat, die Provinz Sichuan. Die Reise dorthin ist gefährlich, denn sie führt durch Gebiete, in denen noch der Bürgerkrieg tobt. Weil Bahnlinien unterbrochen sind, müssen sie 1000 Kilometer zu Fuß zurücklegen. Es sind wahre Gewaltmärsche, 40 Tage lang, bis sie den Fluss Yangtze erreichen. Wang, als leitender Funktionär, darf im Jeep reisen. Die Mutter, der es zunehmend schlechter geht, muss laufen. Der Vater weigert sich, sie im Jeep mitzunehmen, aus Prinzip. Sonst würde es heißen, er begünstige Familienmitglieder. Es sei seine Pflicht, gegen die in China seit Jahrzehnten praktizierte Vetternwirtschaft zu kämpfen. Im Übrigen müsse meine Mutter erfahren, was Härte bedeute. Was keiner von beiden ahnt, die Mutter ist schwanger. Sie erleidet eine Fehlgeburt und entgeht nur knapp dem Tod. Erster Oktober 1949. Revolutionsführer Mao Zedong ruft auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking die Volksrepublik China aus. Er ist jetzt der Herrscher über 550 Millionen Chinesen und wilder Schwan begeistert. Ihre Mühen waren nicht umsonst gewesen. Und wie unbedeutend erschienen sie ihr jetzt, verglichen mit dem großen Ziel, der Rettung Chinas. Sie war grenzenlos stolz auf ihr Land. Sie schwor sich, die Revolution nie im Stich zu lassen. Die Partei, die hat immer Recht und Genossen, es bleiben dabei. Die Partei macht es der jungen idealistischen Revolutionärin nicht leicht. Obwohl Genosse Wang mittlerweile Gouverneur der Region Yibin ist und sie zur Leiterin für öffentliche Angelegenheiten ernannt wurde, hat sie immer noch nicht die volle Parteimitgliedschaft. Aber ohne die Partei ist sie nichts. Sie muss über alles Rechenschaft ablegen. Jede Woche wurde für die Mitglieder der Revolution eine Versammlung zur Gedankenüberprüfung abgehalten. Diese Versammlungen wurden von dienstbeflissenen, selbstgefälligen und engstirnigen Menschen beherrscht, die bei dieser Gelegenheit ihre Eifersucht und ihre Unzufriedenheit abreagierten. Erst 1951 erhält De Hung die volle Parteimitgliedschaft. In diesem Jahr zieht auch die Großmutter, sehnsüchtig erwartet von der Tochter, mit ihrem Mann Dr. Xia in die Provinz Sichuan. Großmutter war der Inbegriff der Liebe für uns. Sie nahm uns in den Arm und erzählte uns Märchen. Erinnert sich die Autorin Jung Chang, die 1952 auf die Welt kommt. Sie wird Er Hung getauft, zweiter wilder Schwan. 4 Tage nach ihrer Geburt stirbt Dr. Xia. Die Familie lebt jetzt in der Seidenstadt Chengdu, der Hauptstadt von Sichuan, der mit 65 Millionen Bewohnern bevölkerungsreichsten Provinz Chinas. Das Klima hier ist tropisch, auch im Winter mild, die Vegetation üppig. Es gibt tiefe Schluchten, hohe Berge, auch die Menschen sind völlig anders als in der Mandschurei. In Maos neuem China mussten alle dasselbe denken und sagen. Sonst drohte seiner Auffassung nach, das Land auseinanderzubrechen. Er ließ etliche Schriftsteller verhaften, weil sie angeblich an einer konterrevolutionären Verschwörung beteiligt waren. Das war der Anfang vom Ende jeder Möglichkeit zum individuellen Ausdruck in China. Auch die Mutter wird als angebliche Konterrevolutionärin verhaftet und kommt 1955 für 6 Monate in Haft. Ihre mittlerweile 4 Kinder werden auf verschiedene Heime verteilt. Sie ist der Willkür von Rache- und geltungssüchtigen Parteikadern ausgeliefert. Einen geregelten Rechtsweg gibt es nicht. Nachdem sich keine Beweise gegen sie finden, wird sie vorläufig entlassen und erst nach 18 Monaten endgültig freigesprochen. Es war eine Zeit, in der die Leute in unvorstellbarer Weise sich selbst und andere belogen und diese Lügen auch noch glaubten. Wir wurden ein Volk von Lügnern. Auf China kommt eine große Hungersnot zu, verursacht vom großen Vorsitzenden Mao, der in kürzester Zeit aus dem Agrarstaat eine Stahlgroßmacht formen wollte. Diese Periode ging unter dem Namen »Der große Sprung nach vorn« in die Geschichte ein. Jeder Chinese, ob groß oder klein, wurde von Mao verpflichtet, sich als Stahlkocher zu betätigen. Auch die Autorin, damals 6 Jahre alt, klaubte von der Straße abgebrochene Nägel, rostige Zahnräder und andere Metallstücke auf. Alles wurde eingeschmolzen. Wox, gusseiserne Küchengeräte, Eisenfedern oder Geländer aus Eisen. Die Öfen mussten Tag und Nacht brennen, der Stahl aber war minderwertig. Nach offiziellen Schätzungen konnten etwa 100 Millionen Bauern ihre Felder nicht mehr bestellen, weil sie Stahl kochen mussten. Sie hatten für die Ernährung der Bevölkerung gesorgt. Ganze Hänge wurden abgeholzt. Deswegen kam es zu einer großen Hungersnot. Die Stahlkampagne war ein gigantischer Fehlschlag, spiegelte Maos Unkenntnis wirtschaftlicher Zusammenhänge wider. Nach Schätzungen verhungerten damals 30 bis 40 Millionen Chinesen. Dem Volk aber wurde weisgemacht, Naturkatastrophen seien schuld gewesen, sagt Jung Chang. Ihre Eltern glaubten das nicht. Die Hungerkatastrophe erschütterte sie bis ins Mark, säte erste Zweifel. Der Vater rückt von seinen unerbittlichen Positionen ab, wird sanfter. Meine Eltern schlugen mich nie und schimpften nie heftig mit mir. Wenn sie mich einmal kritisierten, was selten genug vorkam, taten sie das sehr vorsichtig. Meine Eltern schenken mir sehr viel Liebe, vor allem mein Vater. Der Osten ist rot, heißt die Hymne des großen Vorsitzenden Mao Zedong, der auf die Autorin seit ihrem 12. Lebensjahr einen immensen Einfluss ausübte. So sehr ich auch die Kulturrevolution hasste, Mao blieb für mich unantastbar. Ein Stratege und Demagoge, der gezielt junge Menschen für seine Ziele einspannt. Durch die verheerenden Auswirkungen des großen Sprungs hatte Mao im Zentralkomitee der KP an Macht verloren. Er sinnt auf Rache, plant eine große Säuberungsaktion in der Partei. Sein Instrument ist die Jugend, die er seit Jahrzehnten erfolgreich indoktriniert hat. 1966 ruft er die große proletarische Kulturrevolution aus und entfesselt eine fanatische kollektive Hysterie. Er stellt den Roten Garden, die sich gründen, einen Freibrief zur Lynchjustiz aus. Mao hatte ein Gespür für die Gewaltbereitschaft der Jugend. Schüler richteten Gefängnisse ein und folterten ihre Lehrer. Es kam vor, dass Lehrer zu Tode geprügelt wurden. Viele Schüler handelten aus Rachegelüsten. Vandalismus, Ignoranz und Fanatismus ergossen sich über das Land. Die Jugendlichen stürmten Häuser und zerstörten alle Antiquitäten, Gemälde und Kalligraphien. Viele Bücher landeten auf dem Scheiterhaufen. Viele Schriftsteller und Künstler begingen Selbstmord, nachdem sie schwer misshandelt und gedemütigt worden waren. Millionen fallen dem jugendlichen roten Mob zum Opfer. Der Vater begehrt auf. Ich verstehe die Kulturrevolution nicht, aber ich bin sicher, dass die ganze Sache in eine schrecklich falsche Richtung läuft. Das ist doch keine Revolution, die sich durch marxistische oder kommunistische Prinzipien rechtfertigen lässt. Die Menschen haben ihre grundlegenden Rechte verloren und sind schutzlos. Der Vater schreibt einen Brief an Mao. Er wird misshandelt, seine geliebten Bücher werden verbrannt. Wang wird verhaftet, er leidet einen Nervenzusammenbruch und kommt in ein Krankenhaus. Auch die couragierte Mutter, die sich für ihn und für andere einsetzt, wird misshandelt, gefoltert. Beide werden als Kapitalistenhelfer denunziert und immer wieder ins Gefängnis gesteckt. Ende 1966 beschlossen meine Geschwister und ich, dass wir nicht länger Rotgardisten sein wollten. Von den Kindern verfolgter Funktionäre verlangte man, dass sie sich von ihren Eltern abgrenzten. Viele taten das. Wir respektierten und liebten unsere Eltern. 1969 werden beide Elternteile in getrennte, abgeschiedene Lager verbannt. Mao hat sein Ziel erreicht, unliebsame Kader und Kritiker mundtot gemacht. Er braucht die Rotgardisten nicht mehr. Und da die Schulen bereits seit 1966 geschlossen sind, werden 15 Millionen junge Chinesen zur Umerziehung aufs Land geschickt. Auch Er Hung, die Autorin, ereilt dieses Schicksal. Was uns die Bauern beibringen sollten, erfuhren wir nicht. Das war typisch für Mao. Aber er hatte immer wieder behauptet, dass gebildete Menschen weniger wert seien als ungebildete Bauern. Einer seiner bekanntesten Aussprüche lautete: Bauern haben schmutzige Hände und an ihren Füßen klebt Kuhscheiße, aber sie sind dennoch sauberer als Intellektuelle. Die Landarbeit ist zu hart für die intellektuelle Er Hung, die lieber liest und heimlich Gedichte schreibt. Sie bekommt schweren Hautausschlag und wird in die Großstadt zurückgeschickt. Dort wartet eine bittere Nachricht auf sie. Die geliebte Großmutter ist mit knapp 60 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Ihre Enkelin übt sich in den nächsten 2 Jahren in ausgefallenen Berufen. Als Bäuerin, Barfußärztin, sie wird Lehrling in einer Gießerei, danach Elektrikerin, wo sie im ersten Monat 5 Stromstöße erhält. Wie die Barfußärzte bekamen auch die Elektriker keine richtige Ausbildung. 1971 wird ihre Mutter nach 2 Jahren Lager rehabilitiert. Der Vater kommt ein Jahr später frei. Sein guter Ruf wird aber erst nach seinem Tod 1975 vollständig hergestellt. Mao hatte mittlerweile seinen Einfluss auf die Armee verloren. Er musste alte Führer zurückholen. In China brechen neue Zeiten an. US-Präsident Nixon wird in das Land eingeladen, das sich jetzt dem Westen öffnet. Als Kind stellte ich mir den Westen als ein Jammertal der Armut und Not vor. Wenn ich in der Kinderkrippe meinen Teller nicht leer essen wollte, sagte die Erzieherin immer zu mir, denk nur an all die hungernden Kinder in der kapitalistischen Welt. Jung Chang darf schließlich an der Universität von Sichuan Englisch studieren. 1978 bekommt sie ein Auslandsstipendium, das sie nach London führt. Die Stadt wird ihre zweite Heimat. Als ihre Mutter sie dort besucht, entsteht in langen Gesprächen die Idee zur Familienchronik »Wilde Schwäne«. Diese Chronik reflektiert ein ganzes Jahrhundert, bietet spannend erzählten Geschichtsunterricht, der einen Einblick in die chinesische Seele gewährt. Die politischen Umwälzungen im China des 20. Jahrhunderts verschmelzen mit den Schicksalen der Frauen. »Wilde Schwäne« wurde in 25 Sprachen übersetzt, in Millionenauflage verbreitet. Nur in China ist der Roman offiziell verboten. Gelesen wurde er trotzdem. Eva Korell? Ja, man muss einfach sehen, dass diese Zeit, die dort beschrieben ist, vor allem natürlich die jüngere Zeit, die Kulturrevolution, in China eigentlich nie aufgearbeitet wurde, sondern es ist ja immer noch dasselbe Regime an der Macht. Die Geschichtsschreibung über diese Zeit wird von der Kommunistischen Partei diktiert. Das heißt, alle Bücher, die eine eigene Sicht, eine andere Sicht anbieten oder angeboten haben, sind natürlich auch von den Chinesen mit Interesse aufgenommen worden. Da hat man sehr gerne das gelesen, was auch im Westen publiziert wurde. Mao Zedong, der Mann, der ihr Leben so einschneidend geprägt hat, stirbt 1976. Er wird bis heute in China verehrt. Jung Chang lässt er auch in London nicht los. Gemeinsam mit ihrem Mann schreibt sie eine Biografie über ihn. 12 Jahre lang recherchieren beide. Das Buch erscheint 2005 und entlarvt den Mythos Mao, indem es ihn als einen der schlimmsten Massenmörder aller Zeiten zeigt, dessen Herrschaft 70 Millionen Chinesen das Leben gekostet hat. Er hatte ein feines Gespür für die dunklen Seiten der menschlichen Natur, für Neid und Missgunst. Und er wusste, wie er diese Seiten für seine Ziele nutzbar machen konnte. Er regierte, indem er Hass zwischen den Menschen säte. Auf diese Weise brachte er die einfachen Chinesen dazu, dass sie viele Dinge selbst erledigten, die in anderen Diktaturen von einer professionellen Elite übernommen wurden. Deshalb gab es unter Mao keine Einrichtung wie den KGB. So etwas war überflüssig. Wilde Schwäne. Der Bestseller über drei Frauengenerationen in China. Von der Konkubine zu Maos Funktionärin. Eine Sendung von Dorit Kreisel. Es sprachen Katja Bürkle und Stefan Merki. Technik Michael Krogmann. Regie Dorit Kreisel. Eine Sendung von Radio Wissen.